Kundgabe 3992. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.3.1947. Lebendige Verbindung. Rechtes Gebet. Die lebendige Verbindung mit mir wird hergestellt durch inniges Gebet. Um aber recht, das heißt, in inniger Liebe zu mir beten zu können, muss der Mensch an mich glauben als an seinen Vater von Ewigkeit, der, weil er die Liebe selbst ist, sich jedem seiner Geschöpfe zuneigt, so es ihn rufet. Er muss ferner auch glauben an meine Macht, ansonsten er mich nicht um Hilfe angehen würde in der Not des Leibes und der Seele. Der Glaube an meine Liebe und meine Allmacht macht den Menschen zutraulich und zuversichtlich. Und er sucht gedankliche Verbindung mit mir, sein Herz öffnet sich mir, weil es mich aufnehmen möchte, und also werde ich lebendig in seinem Herzen. Das heißt, er steht im Bewusstsein meiner Gegenwart, so er zu mir betet im Geist und in der Wahrheit. Kindlich und demütig und doch zuversichtlich, auf Hilfe hoffend. Immer stellt das innige Gebet die Verbindung her mit mir. Und immer wird das betende Erdenkind empfangen, irdisches oder auch geistiges Gut, wie ich es als heilsam für dieses erachte. Je bewusster nun diese Verbindung mit mir gepflegt wird, desto kraftvoller wird der Mensch auf Erden wirken können, und er fühlt sich dann auch nicht mehr schwach. Denn meine Nähe belehrt ihn eines anderen. Meine Nähe gibt ihm das Bewusstsein von Kraft und Gnade, die von mir ihren Ausgang nimmt. Es darf der Mensch sich niemals die Vorstellung machen, dass Gott in der Ferne zu suchen ist und dass er als Geist sich nicht mit den Menschen auf Erden verbindet. Ich gehe jederzeit diese Verbindung ein, weil ich jedem Geschöpf als letztes Ziel die Vereinigung mit mir gesteckt habe und also sofort ergreife, was sich mir in freiem Willen zu nähern sucht. Und der freie Wille äußert sich im Gebet. Denn niemals wird der Mensch zum Gebet gezwungen. Das Gebet, das aus dem Herzen kommt, ist immer ein freiwilliges Verbinden mit mir, dem der Glaube an mich und meine Liebe zugrunde liegt. Und der sichere Erfolg eines rechten Gebetes ist Kraftzufuhr für die Seele. Denn die Verbindung mit mir muss eine Wirkung erkennen lassen, weil meine Nähe immer einen erhöhten Reifegrad nach sich zieht. Und dies wird nicht immer der Körper, wohl aber die Seele empfinden, und sie wird zum Ziel gelangen. Die lebendige Verbindung mit mir ist das sicherste Mittel, um vollkommen zu werden. Denn wer meine Kraft empfängt, der schreitet auch zur Höhe. Ich ziehe ihn, weil er mir zustrebt. Und was ich einmal erfasse, lasse ich ewiglich nicht mehr von mir. Wer so betet, dass er zu mir spricht im Herzen, der wird mich auch zu hören vermögen, denn alle seine Worte und Gedanken beantworte ich, so wie er nur mich reden lässet, das heißt, lauschet, was ich ihm sagen will. Wer sich innig mir verbindet, der horchet auch auf meine Stimme. Er verlangt Aufklärung, und ich gebe sie meinem Kind, weil es den Vater darum bittet. Ich bedenke es leiblich und geistig. Das heißt, ich erhöre sein irdisches Flehen und enttäusche es nicht, indem ich mich versage, wie ich auch seinen Geisteszustand in Betracht ziehe und das Kind versorge mit dem, was ihm mangelt, geistiges Gut, das seiner Seele zustatten kommt. Denn ich liebe meine Kinder und bedenke alle, die sich im tiefen Glauben an mich verbinden. Amen.